Catherine. Hello, Catherine. Hello, kids. Hey, what about you? What about you? What about you? Was heißt das? What about you? Was ist los mit euch? Heißt das? Das Wetter ist so schlecht. Es ist so langweilig. It's boring. No problem, kids. No problem. No problem. Wieso no problem? Wir machen eine Traumreise. Eine Traumreise? Wohin? To Australia. Au ja, aber was ist Australia? Australien, oder? Yes, Danny. Australia ist Australien. Listen. Ramada Javana Jalago Mai Maro Ramada Jarobe. Was ist das? Das ist Musik aus Australien. That's music from Australia. Das ist aber nicht Englisch. Nein, das ist nicht Englisch. Das ist die Sprache der Aborigines. Das sind die Ureinwohner von Australien. Wie heißen die? Aborigines. Aborigines! Aborigines! Aborigines! Gut, Jule. Auf Seite 2 in der OK-Zeitschrift könnt ihr ein paar weltberühmte Aborigines sehen. Das ist die Gruppe Yothu Yindi. Die machen die schöne Musik. Aber in Australien sprechen doch alle Englisch. Today, Danny. Heute. Jetzt müssen sogar auch die Aborigines Englisch lernen. Früher war das anders. Mehr als 50.000 Jahre haben die Aborigines ganz allein in Australien gelebt. Sie hatten ihre eigene Sprache, ihre eigene Musik und ihre eigene Religion. Und dann? Und dann kam Captain Cook. Captain Cook! Yes, sir! Captain Cook, ein berühmter Seefahrer, kam 1770 als erster Engländer nach Australien. Er berichtete zu Hause davon, wie groß und schön das neu entdeckte Land war. Und deshalb kamen schon bald viele andere. Aber die meisten kamen nicht freiwillig. Die Verbrecher und die Mörder. Verbrecher und Mörder? Jetzt spinnst du. Spinnst du? Spinnst du? No, I'm not lying. Ich lüge nicht. Auf Seite 26 in der OK-Zeitschrift könnt ihr nachlesen, wie das wirklich war und warum heute alle Australier Englisch sprechen. Sprechen die genauso Englisch wie Sam und wie du? It sounds a little bit different. Es klingt schon ein bisschen anders. Sag mal einen Satz. Ich kann das nicht. Aber weil wir auf einer Traumreise sind, habe ich natürlich jemanden, der das kann. Here is Dave from Australia. Hello, Dave. G'day, Catherine. Hi, mates. Hello, Kay. G'day, Catherine. Habt ihr was gemerkt? Na ja, ein bisschen. Hört mal genau zu jetzt. Listen to Sam and listen to Dave. In Australia, there are kangaroos. In Australia, there are kangaroos. Koala bears and didgeridoos. Koala bears and didgeridoos. Crocodiles and wallabies. Crocodiles and wallabies. Dingoes and aborigines. Dingoes and aborigines. Aborigines! Klingt ein bisschen anders. Känguru hab ich verstanden. Da fehlt noch einer. Boomerang. No boomerang! Hey Kay, you don't like boomerang? No boomerang. But Sam likes his boomerang. Wieso Sam? Sam hat von einer Reise nach Australien einen Boomerang mitgebracht. Und er hat einen Song dazu gemacht. Boomerang. No boomerang! I bought a new boom boomerang yesterday. So my old boom boomerang I had to throw away. I threw my old boom boomerang as far as I could see. But my old boom boomerang kept coming back to me. In Australia, there are kangaroos, koala bears and didgeridoos, crocodiles and wallabies, dingoes and aborigines. I bought a new boom boomerang yesterday. So my old boom boomerang I had to throw away. I threw my old boom boomerang as far as I could see. But my old boom boomerang kept coming back to me. My old boom boomerang kept coming back to me. Da ist das drin, was wir vorhin gehört haben. That's right, Danny. That's right. Jetzt will ich aber wissen, was das andere alles heißt. Okay, Jule, wenn ihr mitlesen wollt, auf Seite 19 in der OK-Zeitschrift findet ihr den Text vom Boomerang-Song. I bought a new boom boomerang yesterday. Ich kaufte gestern einen neuen Boom Boomerang. No boom boomerang. So my old boom boomerang I had to throw away. Darum musste ich meinen alten Boom Boomerang wegwerfen. I threw my old boom boomerang as far as I could see. Ich warf meinen alten Boom Boomerang so weit ich sehen konnte. But my old boom boomerang kept coming back to me. Aber mein alter Boom Boomerang kam immer wieder zu mir zurück. Süß. In Australia, there are kangaroos. In Australien gibt es Kängurus. Koala bears and didgeridoos. Koala Bären und Didgeridoos. Crocodiles and wallabies. Krokodile und Wallabies. Dingoes and aborigines. Dingoes und Aborigines. I bought a new boom boomerang yesterday. Gestern kaufte ich mir einen neuen Boom Boomerang. So my old boom boomerang I had to throw away. Darum musste ich meinen alten Boom Boomerang wegwerfen. I threw my old boom boomerang as far as I could see. Ich warf meinen alten Boom Boomerang so weit weg, wie ich sehen konnte. But my old boom boomerang kept coming back to me. My old boom boomerang kept coming back to me. Aber mein alter Boom Boomerang kam immer wieder zu mir zurück. Okay, you like the boomerang? No, no, no boomerang! Du bist gemein, Catherine. Warum? Why? Da waren ein paar Wörter, die hast du nicht übersetzt. Stimmt, didgeridoo irgendwas. Dingo oder so. Didgeridoo irgendwas ist ein Musikinstrument der Aborigines. Didgeridoo heißt das. Eine Art Basspfeife. Die wird aus einem hohlen Ast hergestellt. Listen to the didgeridoo. Dingos und Wallabies sind typisch australische Tiere. Auf Seite 4 und 5 in der OK-Zeitschrift kannst du sie sehen. Und jetzt noch einmal den Song, ja? Könnt ihr ihn schon singen? Ich bin gespannt. I bought a new boom boomerang yesterday. Super old boom boomerang I had to throw away. I threw my old boom boomerang as far as I could see. But my old boom boomerang kept coming back to me. In Australia, there are kangaroos, koala bears, didgeridoos, crocodiles and wallabies, dingoes and aborigines. I bought a new boom boomerang yesterday, so my old boom boomerang I had to throw away. I threw my old boom boomerang as far as I could see. But my old boom boomerang kept coming back to me. My old boom boomerang kept coming back to me. And now, let's sing together with Sam. I bought a new boom boomerang yesterday, so my old boom boomerang I had to throw away. I threw my old boom boomerang as far as I could see. But my old boom boomerang kept coming back to me. In Australia, there are kangaroos, koala bears, didgeridoos, crocodiles and wallabies, dingoes and aborigines. I bought a new boom boomerang yesterday. So my old boom boomerang I had to throw away. I threw my old boom boomerang as far as I could see. But my old boom boomerang kept coming back to me. My old boom boomerang kept coming back to me. Ich fühle mich wie in Australien. Dann hat es ja geklappt mit der Traumreise. Hast du schon die Rubbelkarten gesehen, Jule? Nee, ganz vergessen. Hier, Rub-a-Dub-Cards from Australia. Hey, Danny. Okay, Kills, take your Rub-a-Dub-Cards. Rub-a-Dub, Rub-a-Dub. Hey, manche können wir jetzt schon. Yes, Jule. But let's begin with number one. Number one is Flying Doctor. Number one is Flying Doctor. Wieso Flying Doctor? Das kannst du in der OK-Zeitschrift erfahren. Look at page 4, Seite 4. Number two is Boomerang. No Boomerang! Number three is Kangaroo. Kangaroo! Kangaroo! Number four is Koala Bear. Number four is Koala Bear. Number five is Jeep. Number five is Jeep. Wieso Jeep? Gibt es bei uns doch auch. Stimmt, Danny. Aber bei uns muss man nicht unbedingt einen Jeep haben. In Australien ist das anders. Da brauchen die Ranger schon einen Jeep. Hier, Ranger. Yes. Number six is Ranger. Number six is Ranger. Number seven is Bushman. Number seven is Bushman. Ist das ein Aborigine? Yes, Jule. A Bushman is an Aborigine. A Bushman is an Aborigine. Number eight is Crocodile. Number eight is Crocodile. Crocodile! Crocodile! Kriegen wir noch einmal alle? Natürlich. Number one is Flying Doctor. Number two is Boomerang. Number three is Kangaroo. Number four is Koala Bear. Number five is Jeep. Number six is Ranger. Number seven is Bushman. Number eight is Crocodile. Crocodile! Und gleich bist du dran. Damit das alles richtig echt klingt, spricht dir diesmal ein echter Australier die Wörter auf den Rub-a-Dub-Cards vor. Here is Dave. Und jetzt bist du dran. Number one is Flying Doctor. Number one is... Number two is Boomerang. Number two is... Number three is Kangaroo. Number three is... Number four is Koala Bear. Number four is... Number five is Jeep. Number five is... Number six is Ranger. Number six is... Number seven is Bushman. Number seven is... Number eight is Crocodile. Number eight is... Thank you, Dave. Oh, sind die süß. Was hast du denn da gefunden? Koala-Bears. Hier, auf Seite 12 in der OK-Zeitschrift. Wow, Koala-Bears, Koala-Bears. Wow. Here, Danny. Count the Koala-Bears. Du sollst sie zählen, die Koala-Bären. Da unten steht, how many Koala-Bears are in the boxes? How many Koala-Bears are on the boxes? How many Koala-Bears are under the boxes? Viel Spaß dabei! Kannst du uns die Aufgabe mit den Boomerangs auch nochmal zeigen? Ja, Boomerangs! Keine Angst, Kay. Die Boomerangs sind versteckt. Auf Seite 20 findet ihr die Aufgabe, Page 20. Where are the Boomerangs? Wo sind die Boomerangs? Steht da. Auf der linken Seite, on the left, stehen Crocodile, Table, Bucket, Stone und Kangaroo. Auf der rechten Seite, on the right, findet ihr die Farben der Boomerangs, die ihr suchen sollt. Yellow, Red, Blue, Pink, Green, Brown. Unten seht ihr, wie ihr nun ganz allein Sätze bilden könnt, wenn ihr die Boomerangs gefunden habt. Ein Beispiel steht schon da. The yellow boomerang is under the table. Oh no! No boomerang! Warum Kay die Boomerangs nicht mag, das erfahrt ihr im OK Comic. Der heißt diesmal The Boomerang. Have fun with the OK Comic! Super! Ich kann das nicht. Blödes Ding! Blödes Ding! Hey, kids! Do you like the boomerang? Yes, I like the boomerang. Ich nicht! Ich nicht! Look here, Eula. Throw! And catch! Throw, Eula! Wirf, Eula! Sorry, Kay. Wo ist er? Sam, my boomerang. I can't see it. I can't see it. I can see it, Kay. Ich kann ihn sehen. Blödes Ding. Das war's schon wieder in OK im Oktober. That was it in OK in October. See you in November. Bye bye. Bye. Hope I see you in Australia one day. See ya. Bye bye. See you in November. Goodbye.